Es ist Zeit für eine weitere Folge des Klopsi-Cast. Das ist jetzt Folge 17. Also 17 Abende ohne dich. Ich versuche jetzt nicht darüber zu lamentieren, wie blöd das ist, dass du nicht da bist. Aber es ist schon sehr anstrengend, das nicht zu tun, weil das neben dem Studium gerade quasi mein einziger Lebensinhalt ist. Also, dass du nicht da bist, weil ich das verständlicherweise nicht so gut finde. Die verdammten Franzosen, wieso sagen die zu Portable Hard Drive Disque dur portable? Das ist nicht in Ordnung. Aber die Franzosen sind ohnehin nicht in Ordnung. Also, finde ich jetzt mit meiner professionellen Supermeinung, die ja bekanntlich relativ professionell ist. So, jetzt bin ich also in so einer Art Praxis vermutlich angestellt bald. Und ich komme dann morgen da mal hin und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil mir nicht so ganz klar ist, was die jetzt von mir erwarten. So, was sie denken, dass ich jetzt kann, nur weil ich das Grundstudium in Medizin hatte und weil der Ray Arzt ist. Man weiß es nicht. Naja, eventuell wirst du morgen ein kleines Pöstchen kriegen, das vielleicht machst du dem Postboten ein Ablegeerlaubnisschildchen dahin, dass er das ins Treppenhaus legen kann oder so. Aber dann klauen es vielleicht deine griesgrämigen Nordlichtnachbarn. Man weiß ja nicht. Du lebst ja in keiner guten Gegend. Du lebst ja bekanntermaßen in einer Elendsgegend. Apropos Elendsartikel, ich habe gesehen, dass es beim Lidl jetzt auch Malzbier gibt. Sind dir die Lidl-Elendschips noch nicht elend genug, dann kannst du dir auch noch Lidl-Malzbier kaufen. Kostet 35 Cent pro Flasche plus 25 Cent Pfand. Ach ja. Der arme Junge muss im Elend leben, weil er hier den Nassauer glaubt, durchfüttern zu müssen. Aber hey, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich packe jetzt einfach meine Sachen und fahre zu dir und bleib da für immer. Ja, das klingt mir nach einem vernünftigen Plan. Oh. Hey. Ein müder Klops. So viel zu tun. Gar keine Freizeit mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit dem Lernen noch hinkriegen soll. Aber darum werde ich mich genau jetzt kümmern. Und ich hoffe, du hast mir meinen heuligen Podcast von gestern nicht übel genommen. Aber im Klopsi-Cast wird mal nichts geschnitten. Und wenn was so ist, dann ist es so. Und wenn ich einen Lachanfall kriege, kriege ich den. Wenn ich einen Heulanfall kriege, dann kriege ich den. Und ja, jetzt hoffe ich, dass du gleich eine gute Nacht hast. Dass du dir vorstellst, dass ein brodelnder Geysir neben dir brodelt. Und dass du dran denkst, dass ich meine ganze Liebe durch dieses Telefon, auf dem ich gerade aufnehme, hier zu dir schicke. Also, mein Schatz. Ich liebe dich und ich hoffe, du schläfst gut und wir sprechen uns morgen. Tschüss. Du bist der Meister. Der Meister. Ja, ich bin der Meister.